Ja, wir zählen auf die Guten, das tun wir als junge Welt ja auch. So, jetzt wie versprochen, ich würde vorschlagen, wir machen das so, dass Sie oder ihr, also dass wir so drei Wortmeldungen bündeln und der Moshe Zuckermann dann die Gelegenheit hat. Dann muss ich auch was zu schreiben haben. Bitte, da habe ich aber nichts mehr. Moment, hat jemand vielleicht einen Stift hier? Ja. Dankeschön. Ja. So, jetzt, da ist sie und bitte. Ja. Wenn du dich erheben könntest. Laut. Ich fand es sehr interessant, die Ausführung auch ein wenig zumindest zur Klassenstruktur in Israel. Aber ich hörte nichts, wie ist es in der Arbeiterklasse bestellt? A, von ihrer objektiven sozialen Lage und B, Bewusstsein, gewerkschaftliche Organisation und so weiter. Und in dem Zusammenhang auch, wo bleiben die Kommunisten? Wir sammeln. Bitte Sie. Ja, mich würde zuerst interessieren, ob Sie das Buch auf Deutsch geschrieben haben, zu Hause. Ja. Also nicht mein Buch übersetzen. Ja, Moment. Haben Sie es zuerst auf Hebräisch geschrieben und dann? Nein, es gibt Bücher, die ich auf Hebräisch geschrieben habe, es gibt Bücher, die ich auf Deutsch geschrieben habe. Das hast du gehört. Das ist ein deutsches Buch, ja. Und noch eine zweite Frage. Da bin ich. War das eine Frage? Eine zweite Frage, da komme ich Schwierigkeiten mit der Formulierung aus den Problemen, die Sie angesprochen haben. Es gehörte in Deutschland zur Tradition, dass man sehr viele Professoren rausgeschmissen hat, weil. Nun gehören Sie nach eigenen Aussagen zum antisemitischen Flügel. Ich habe mich nicht als solchen eigenen Aussagen, wie Sie eingeschätzt werden. Dieser relativ satiriert jetzt noch. Oder Moment, wie Sie von der, vom, ich bleibe jetzt mal bei Heidegger, vom Mann eingeschätzt werden. Von der, Sie haben ja gesagt, der rechte Flügel wird immer stärker, so muss der die Arbeiterklasse, ob es die überhaupt gibt, das ist auch noch eine Frage. Also, aber Moment, ich wollte jetzt mal eine Frage zu Ende bringen. Ich habe ja gesagt, ich komme in Schwierigkeiten mit dieser Frage gleich auch. Gab es da schon mal Regungen von der werten Kollegenschaft, die so andeuten, es wäre doch besser, wenn Sie Ihren Hund mähen? Das würde mich interessieren. Bitte Sie. Ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Klassenschichtung und der ethnischen Schichtung in Israel? Ja, danke. Da vielleicht kann man dazu noch was sagen. Und dann meine zweite Frage ist eigentlich auch an die junge Welt. Wie weit kann man denn heute noch von Besatzung sprechen? Ich meine, klar ist, dass wir bei Algerien von 1962 nicht von Besatzung sprechen konnten, sondern dass es eben ein gewaltsam integrierter Teil Frankreichs war, von dem sich die Bevölkerung die Algerier dann befreit haben. Mir scheint das mindestens, also wenn ich jetzt genau ins, erinnere mich nicht genau, ich glaube Zone C, ja, ist eigentlich mehr eine Art von Anschlussgebiet, Besiedlungsgebiet. Der Begriff besetzte Gebiete ist heute, finde ich, gar nicht mehr so richtig treffend. Aber das stelle ich mal hier in der Runde. Gut, ich antworte jetzt erstmal. Ja, also die Klassenstruktur, die Sie angesprochen haben, hängt ja auch mit der Frage, die Sie eben zum Schluss gestellt haben. Ja, es gibt eine sehr starke Überlappung. Sie müssen verstehen, die zionistische Bewegung war ursprünglich eine europäische Bewegung, ist eine europäische Erfindung. Deshalb waren die ersten Einwanderungswellen europäischer Provenienz, also aschkenasische Provenienz. Ob es nun Russen waren oder Deutsche, das waren auf jeden Fall europäisch. Der Zuzug der orientalischen Juden passierte massiv erst in den 50er Jahren. Also irakische Juden, marokkanische Juden, jemenitische Juden, das waren die drei großen Einwanderungswellen. Und die kamen bereits in ein Establishment, politisches Establishment und ein auch ökonomisches Establishment rein, in das sie Anschluss finden sollten. Und deshalb ist es bis zum heutigen Tag so, dass dieser Anschluss sich nie wirklich auch ausgedünstet hat, sondern es ist immer so geblieben, dass die oberen Schichten der Gesellschaft sind aschkenasisch besetzt, die unteren Schichten sind orientalische Juden besetzt, die weiter unten darum sind die in Israel lebenden Araber, und man muss noch dazu sagen, noch weiter unten sind die in Israel lebenden ungefähr 300.000, sie nennen das immer euphemistisch Gastarbeiter, in Israel nennt man das realistische Fremdarbeiter, das heißt also, das ist das, was ist für die israelische Gesellschaft. Wenn ich also jetzt aber nur die jüdische Gesellschaft in Israel in Betracht ziehe, ist es eine Frage der Chronik der Einwanderungswellen im Zionismus, die dafür herangezogen werden, um zu erklären, warum es eine Überlappung gibt zwischen der ethnischen und der Klassenstruktur. Primat hat natürlich die Klassenstruktur. Epiphänomenal ist dabei die ethnische Struktur. Dass die aber ideologisch mittlerweile, und deshalb komme ich jetzt auf den zweiten Teil Ihrer Frage, so ausgewertet worden ist, dass man das Aschkenasische irgendwie als das die unteren Schichten ausbeutende darzustellen vermochte, Begin war da ein Großmeister der Demagogie in dieser Hinsicht, hat damit zu tun, dass die Lage der arbeitenden Klasse in Israel, das sind sehr oft orientalische Juden, total war, erstens, weil sie auch traditionell von der Religion herkommen, und zweitens, weil sie eben die Rechtspartei Likud immer wieder wählen, so dass eigentlich das Klassenbewusstsein als arbeitende Klasse, als Arbeiterklasse sich nie wirklich hergestellt hat. Also hier hat das objektiv notwendige falsche Bewusstsein eine paradigmatischen Kristallisation erfahren in der Geschichte Israels. Die Gewerkschaften waren in Israel von vornherein ein Problem, weil sie auf der einen Seite kämpferisch waren, auf der anderen Seite waren sie auch Teil der Arbeitsgeber. In Israel waren ja die Gewerkschaften immer auch Arbeitsgeber, nicht nur Arbeitsnehmer, sondern Arbeitsgeber. Und weil sie auch immer getragen wurden von der Arbeitspartei, war es so, dass solange die Arbeitspartei noch fähig war, sich an der Regierung zu halten, sie auch immer konform ging mit der Arbeitspartei, also mit der Regierungspartei. Jetzt ist die Arbeitspartei weg, und deshalb ist auch die Funktion der Gewerkschaften mehr oder weniger reduziert auf Tarifverhandlungen. Und Tarifverhandlungen, wissen Sie, das ist, ich sag so, du sagst so, und dann einigen wir uns in der Mitte, das hat nichts mit Arbeitskampf zu tun. Das hat etwas mit Tarifverhandlungen zu tun. Die Kommunisten waren von vornherein außen vor in Israel, nicht deshalb, weil sie Kommunisten waren, sondern weil sie antizionistisch waren, also weil sie nicht zionistisch waren. Und von daher konnten sie von Begin, wie ich eingangs erzählte, weder Herut, also die Rechtsrevisionisten, noch Maki, also die Kommunisten, weil sie eben nicht zionistisch sind. Das ist zionistisch, ist die Voraussetzung dafür, überhaupt in Israel anerkannt zu werden. Selbst Yitzhak Rabin, zu einem Zeitpunkt, wo er versuchte, ernsthaft mit diesem Oslo-Prozess den Frieden voranzutreiben, hätte es sich nicht einfallen lassen, die Kommunisten in seine Koalition reinzunehmen, sondern wusste nur, dass er ein loyales Hintergrund hat, aber er hätte sie nie offiziell in die Koalition genommen, sonst hätte er gleich sich anhören müssen, du nimmst ja Antizionisten bzw. Nicht-Zionisten in deine Koalition, wie geht das überhaupt? Übrigens die Tatsache, dass orthodox-jüdische Parteien, die nicht zionistisch sind, also orthodox-jüdisch meine ich jetzt orthodox-religiös, nicht zionistisch, dass die ja legitim sind, das ist ja natürlich noch eine extra Nummer. Also die sind legitim, aber die Kommunisten waren von vornherein diejenigen, die nicht mitgezogen sind. Die spielen also keine Rolle im Klassenkampf, es sei denn im Hinblick auf die Tatsache, dass sie ein Bewusstsein dafür herstellen. Es kommt noch ein ethnisches Moment hinzu. Die Kommunisten in Israel sind zum großen Teil, die Klientel sind Araber, also die Wähler sind Araber. Und das macht es ein leichtes für die zionistischen Parteien, sie von vornherein, die Kommunisten, als Aussätzige darzustellen, im Sinne von, wen bedient ihr schon? Ihr bedient die Araber. Und die Araber sind die Feinde Israels, also seid ihr, die Kommunisten, die Feinde Israels nicht. Da braucht man nicht mehr Moskau dafür. Das reicht schon sozusagen in der Struktur der Klientel. Ja, die Frage, ob Kollegen mir angedeutet haben, dass ich mich verdünnisieren soll, sehe, ja. Nein, die meisten Kollegen von mir sind in derselben Lage wie ich. Das heißt, also sie sind in unserem Gebäude der Geisteswissenschaften der Tel Aviv Universität, das sogenannte Gilman-Gebäude, ist sozusagen verseucht mit Linken, mit zionismuskritischen Linken. Wir fühlen uns zu Hause in diesem Gebäude. Es gibt dort etwas viel Schlimmeres als das. Mir kann man nichts mehr anhaben, weil, wie gesagt, und das kommt auch nicht von Kollegen. Was heute mittlerweile getan wird, dass von der hohen Politik man versucht, die Leute, und zwar als Institution innerhalb der Universitäten, zu paralysieren. Also beispielsweise eine von der Regierung ausgehende Kommission hat eine linke Abteilung in der Universität Beersheba versucht, sozusagen hier zu delegitimieren und aufzuheben, weil sie zu sehr kritisch gewesen ist. Das Problem ist nicht dieses Brachiale im Sinne von Judenrein oder und so weiter, sondern das Problem ist, dass man strukturell mittlerweile auch sich nicht mehr schämt, als Politik die obere Instanz des Akademischen dazu zu bringen, einen Ausschuss dazu zu bringen, dass eine Abteilung einer Universität lahmgelegt wird. Also von daher muss man unterscheiden, solche Leute wie ich sind nicht gefährdet. Ich stehe auch schon kurz vor der Pension, also ich meine, von denen aus ist es auch kein großes Problem. Aber strukturell werden immer mehr Leute in der Israelischen Akademie mundtot gemacht. Weniger eingeladen, um zu schreiben in den Tageszeitungen, weniger in die Medien eingeladen, und wenn sie in die Medien eingeladen sind, dann unter der Voraussetzung, dass sie eben nicht das sagen, was sozusagen den Leuten dann irgendwie den Schlag der Regierung oder des Establishments einbringen könnte. Ja, die Klassenschichtung-Frage haben wir, glaube ich, gerade geklärt, ob es eine Besatzung gibt. Doch, es gibt eine Besatzung. Das heißt, Israel ist offiziell, hat noch die Oberhoheit, die militärische Oberhoheit über die gesamte besetzten Gebiete der Golanhöhen und des Westjordanlandes. Die Tatsache, dass man den Palästinensern eine Autonomie gegeben hat, aber eine Autonomie, die es auch dazu bringen kann, dass Israel beispielsweise Gelder, die ihnen zukommen, festhalten kann. Besatzung muss ja nicht unbedingt nur militärische Besatzung. Besatzung kann ja auch eine ökonomische Besatzung sein. Wer hat das gefragt? Sie haben das vorhin eben gehört. Also Besatzung kann ja auch sozusagen dann mit ökonomischen Mitteln stattfinden. Und Israel macht das allemal. Aber abgesehen davon, auch wenn es irgendwie brenzlig wird, dann dringen die israelischen Militärs dort ein, wo sie meinen, eindringen zu sollen. Und das ist nach wie vor der Fall. Wenn ich kurz dazu, ich glaube, die Frage war grundsätzlicher gemeint. Ja, Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Frage zielte mehr ab auf das Existenzrecht Israels als völkerrechtliches Subjekt. Bitte. Niemand würde heute von den weißen besiedelten Gebieten von Dakota, von Besatzungsgebieten sprechen, oder besetzten Gebieten. Aber es gibt ja völkerrechtliche Beschlüsse, die von der UN sozusagen. Okay. Ja, okay. Das wäre auch, weil Sie nach dem Standpunkt der jungen Welt gefragt haben. Okay. Also es wäre jedenfalls mein Standpunkt. Aber das ist auch der Standpunkt Israels. Das heißt, die Tatsache, dass die Regierung heute versucht zu sagen, wir sind keine Besatzungsmacht, hat nicht mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben, sondern mit dem, dass Sie sagen, es ist unser historisches Land, es ist unser Land. Man soll gefälligst die Palästinenser aus diesem Land raustreiben, weil es unser Land ist. Also es geht darum, dass völkerrechtlich betrachtet, von der UN aus betrachtet, dass durchaus besetzte Gebiete sind. Und es heißt ja auch in dem Beschluss dazu, dass besetzte Gebiete zurückgegeben werden sollen. Dass mittlerweile dort ein Siedlungswerk sich mittlerweile wie krebsgeschwürartig sich dort festgesetzt hat, macht natürlich die Rückgabe heute zum Problem. Das sind ja immer noch völkerrechtlich besetzte Gebiete. Ja, eine zweite Runde. Jetzt haben sich hier viele hunderte vielleicht wieder drei, also der Michael Mede, dann eine Frau unbedingt, Sie und der Hanna Fink. Ich wollte zwei Fragen. Bitte ein bisschen lauter. Ja, wir hatten vor fast 9 Monaten hier zwei israelisch-arabische Knesset-Abgeordneten hier. Die im Grunde genommen, was die Frage der Zwei-Staaten-Lösung angeht, das schon als Illusion bezeichnet haben. und im Übrigen darauf hingewiesen haben, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für die israelischen Araber oder wie man es jetzt auch immer formulieren mag, überhaupt nichts bringen würde. Meine Frage zielt darauf ab, ist es so, dass es eine Radikalisierung in diesem Bereich gibt und wie sieht die politisch aus? Und wie ist das Verhältnis der Spaltung dieser Gesellschaft? Ich habe das Gefühl, dass das weiter auseinandergeht, aber ich kann es nicht verifizieren. Es hat hier eine sehr spannende Debatte gegeben. Übrigens auch über die Frage von Demokratie. Es ist der Begriff Apartheid gefallen. Auch im aktiven Vergleich zu dem, was in Südafrika passiert ist. Und die zweite Frage ist, es hat jetzt diese Entscheidung gegeben, also Gesetz offensichtlich, dass die orthodoxen Juden zum Militärdienst eingezogen werden. Für mich, also ich habe... Sie werden es nicht, genau. Ja, aber es gibt so eine Gesetzesvorlage oder zumindest eine gesetzliche Regelung und es ist auch sozusagen... Sie werden nicht eingezogen werden, okay. Michael, beruhig dich. Okay. Ja. Ja, in diesem Zusammenhang ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob nicht arabische Israelis zum Militärdienst eingezogen werden. Also, damit ist einfach der aktuelle Stand der Debatte in Israel, den wir ja doch nicht so einfach mitkriegen. Vielleicht machen wir es doch irgendwie. Wie du machst. Ja, das. Wen habt ihr denn hier gehabt übrigens? Die Namen zu erinnern. Also die israelischen Araber haben sie, also erstmal die Frage, ob die Zwei-Staaten-Lösung noch aktuell ist oder nicht aktuell ist. Ich gehöre zu denen, die meinen, dass selbst wenn wir späterhin auf einen binationalen Staat oder multinationalen Staat hinarbeiten wollen oder eine konföderative Struktur anpeilen, dass es historisch durch die Phase der zwei Staaten, zwei souveränen Staaten gehen muss. Es ist anders nicht zu haben, zumal ja auch diejenigen, die von einer Einstaatenlösung heute reden, also von einem binationalen Staat, selber nicht daran glauben, dass weder die Israelis die Juden noch die Araber die Palästinenser dafür ansprechbar sind. Es gibt einige Palästinenser, die meinen, wir können ausharren und das aussitzen, historisch aussitzen, aber als ein Politikum das jetzt irgendwie anzugehen, dafür sehe ich überhaupt keinen Ansatz. Das ist ein theoretischer Ansatz, den kann man hier reflektieren. Und ich bin der Meinung, dass selbst wenn wir auf eine Konföderation oder sogar eine Föderation hinarbeiten wollen, muss es durch die Souveränität der beiden Staaten gehen. Bei den israelischen Arabern erhebt sich die Frage ganz anders. Denn sie sind ja sozusagen in einem israelischen Staat Bürger, aber sie fristen eben das Leben von Bürgern, zweite Klasse. Oder wie nennt man das? Ja, Bürger zweite Klasse. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie nie integrierbar waren in den Zionismus. Sie sind nun mal keine Zionisten, damit hängt auch deine dritte Frage zusammen. Und die große Frage war seit jeher, ist Israel der Staat all seine Bürger, also auch seine nicht-zionistischen Bürger, aber immerhin Bürger, oder ist er ein jüdischer Staat? Hazmi Bishara, ein anderer palästinensische Intellektuelle hat das in den 90er Jahren auf den Punkt gebracht. Will Israel demokratisch sein, dann muss es der Staat all seine Bürger sein. Will er aber ein jüdischer Staat sein, dann kann es schlechterdings auch nicht ein jüdisch-demokratischer Staat, obwohl das alles irgendwie großartig trompeten. Warum? Weil wir sehen, wie es läuft. Es ist nicht nur die Frage, wie die Zugänge zu den Elitenbildung ist von den Arabern, sondern auch die Frage, wie es mit der Ressourcenverteilung aussieht. Wie sieht es also mit der Verteilung der Ressourcen in Israel, sogar Bodenzuteilung und so weiter und so fort. Wie diese Leute also diskriminiert und benachteiligt werden schon seit guten 60, 65 Jahren. Das hat dazu geführt, dass viele dieser israelischen Araber, die ursprünglich alle in der kommunistischen Partei waren, die in ihren kommunistischen Internationalismus verloren haben und sich sozusagen nationalistisch chauvinisiert haben. Und zwar jetzt nicht im Sinne, dass sie israelisch nationalistisch geworden sind, sondern dass sie eben immer mehr Wert darauf gelegt haben, dass es einen palästinensischen Staat gibt. Aber sie haben nicht vor, auszuwandern, wenn es diesen Staat geben wird. Und von daher werden sie auch gemeint haben, was nützt uns, wenn ihr einen zweiten palästinensischen Staat macht? Wir haben unsere Wohnungen, wir haben unsere Häuser, wir haben unsere Dörfer, wir haben unser Dasein hier in Israel. Was nützt es uns, wenn ihr jetzt einen palästinensischen Staat? Und das ist der Grund, warum. In der Tat gab es sozusagen jetzt irgendwie eine Bewegung, das ist die radikalste Bewegung, du hast vorhin nach Protestbewegung die radikalste, und zwar die Gleichstellung im Militärdienst. So viel zu israelischen Protestbewegungen. Also das ist eine Gleichstellung im Militärdienst. Nicht die Frage, warum gibt es noch Militärdienst, sondern warum sind nicht alle gleich beteiligt. Und da hat es in der Tat jetzt irgendwie eine Bewegung gegeben und eine Gesetzesvorlage, die aber, deshalb habe ich dir von vornherein gesagt, no chance. Es gibt keine Chance, die es wirklich dazu bringen wird, dass die orthodoxen Juden, alle, um die es geht, also es geht Dutzenden von Tausenden solchen jungen Männern, die eingezogen würden, das geht einfach gegen ihren Strich. Das heißt, für sie ist das Dasein bestimmt durch Tora lernen und so weiter. Sie wollen nicht in den Militärdienst eingezogen werden. Sie erkennen ja den Staat ja nur pro forma an, nicht indem sie wirklich sich mit dem Staat identifizieren. Und in diesem Zusammenhang ist auch gesagt worden, es gibt aber auch die Araber, die in Israel leben. Und dann ist da die große Frage, was meinen die denn, wenn sie sagen, die Araber sollen Militärdienst machen, wenn diese Araber auf der anderen Seite aber in allem anderen diskriminiert und unterprivilegiert sind? Also warum sollen sie denn den Militärdienst machen? Warum sollen sie überhaupt einen Militärdienst machen, wenn sie in diesem Militärdienst tendenziell auch gegen ihre Brüder, also ihre palästinensischen Brüder in den besetzten Gebieten werden vorgehen müssen? Diese Fragen sind prekäre Fragen, die nicht so sehr mit dem moralischen Aspekt zu tun haben, sondern mit der leicht perversen Struktur der israelischen Gesellschaft, die von vornherein es zugelassen hat, dass die orthodoxen Juden eine Art Staat in Staat bilden und es auch dazu objektiv gebracht haben, dass die Araber so sehr nicht integriert sind, dass sie sagen, wir wollen eure Nationalhymne nicht, wir wollen euren Militärdienst nicht, wir wollen erstmal gleichberechtigt werden, bevor ihr uns mit solchen Forderungen kommen könnt. So sieht das im Moment aus. So, jetzt hat sie sich gemeldet. Und ja, ja. Nein. Sie bitte und dann der Herr Fing. Wenn Sie sich, ja. Ich habe zwei Fragen. Wie stehen Sie persönlich zu der BDS-Bewegung? Das ist ja die weltweite Boykottbewegung, die immer mehr an Zulauf gewinnt. Es gibt ja jetzt Ende November das Weltsozialforum nur zu Palästina in Brasilien. Die zweite Frage wäre, ob Sie, wie Sie als Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung sind, sehen Sie ein gewisses Bröckeln des Zionismus, ein Unwohlsein, auch im Hinblick auf die Zahl der auswandernden Israelis im Gegensatz zu den einwandernden Juden, die ja mittlerweile höher liegen, zum Beispiel in Bezug auf die 15.000 Israelis, die jetzt auch in Berlin leben. 30.000. Bitte? 30.000? Achso, okay, dann haben Sie neue Zahlen. Ja. Es sind auf jeden Fall viele, die nach eigener Aussage auch sagen, dass sie sich hier selten wohler fühlen als in Israel. Also BDS, das Problem liegt ja darin, dass man irgendwie abstrakt von BDS redet, aber wenn es ans Eingemachte geht, dann ist ja vollkommen klar, dass was wir meistens erleben, dass Linke in der Welt Israel boykottieren, was heißt das? Sie boykottieren sozusagen die israelischen Linken, denn ich meine, wenn ich beispielsweise Linke zur Veranstaltung von mir nach Israel einlade, und die mir sagen, wir kommen nicht nach Israel, dann widerfährt es den rechten Professoren in Israel nicht das Gleiche. Das heißt, man schießt sich ins eigene Bein mit diesen Boykottangelegenheit, weil man sozusagen dann irgendwie nur das verstärkt, was diese Leute, die von außen drauf gucken, sich ins Fäustchen lachen. Und sagen, ja, die sollen ruhig weiterhin die linken Veranstaltungen boykottieren. Und das sind ja diejenigen, die boykottieren. Rechte Amerikaner oder rechte Franzosen boykottieren ja Israel nicht. Das sind ja, und von daher kann es eigentlich nie zu einer wirklich umfassenden Boykottbewegung kommen, so wie die Welt im Moment gestaffelt ist. Schon gar nicht von Deutschland ausgehend, schon gar nicht von den Vereinigten Staaten ausgehend. Und von daher würde ich also vor optischen Täuschungen warnen. Es mag sein, dass die BDS Wissen Sie, es gibt in Israel einen wirklich einen alten Kommunisten, den ich wirklich zutiefst liebe. Aber jedes Niesen in Argentinien ist für ihn schon die Weltrevolution. Also das heißt also, für ihn ist jede kleinste Bewegung gleich irgendwie die Weltrevolution. Die Weltrevolution kommt nicht so schnell und die BDS-Bewegung wird für meine Begriffe erst dann wirklich zu einer wirksamen Bewegung werden können, wenn alle rein beteiligten Kräfte der Meinung sind, dass Israel nichts anderes zu helfen ist, als durch die Boykottbewegung, wie beispielsweise Südafrika gegenüber. So weit sind wir in der Welt noch lange nicht und von daher meine ich, im Moment schießen wir nur ins eigene Bein. Das heißt also, im Moment werden, wenn überhaupt, nur linke Veranstaltungen, linke Professoren, linke Bewegungen boykottiert, indem man sich solidarisch irgendwie mit der Linken Israel sind, wohingegen die Liberalen oder die Rechten oder die Rechtsradikalen überhaupt kein Problem damit haben. Also ich halte das im Moment nicht für eine sehr gute Politik. Schauen Sie, mit dem Bröckel des Zionismus, das ist so eine Sache, auch das scheint mir mehr Wunschdenken zu sein. Die Frage ist, ob der Zionismus bröckelt, ist keine Frage, die sich irgendwie in der Ladengalerie irgendwie mit Ja oder Nein beantworten lässt. Und die Frage, ob es strukturell im Moment etwas gibt, das den Zionismus sozusagen an sein Ende führt. Und zwar ist es, wie ich das schon öfters dargelegt habe, auch hier mehrfach dargelegt habe, die Frage, wenn man die Zwei-Staaten-Lösung eingehen will, also zwei Staaten für zwei Völker, dann kann man noch weiterhin in zionistischen Kategorien denken. Denkt man aber nicht in Bedingungen von zwei Staaten für zwei Völker, dann hat man es damit zu tun, dass das eine binationale Struktur, ob man es will oder nicht, objektiv entsteht. Das heißt, wenn so und so viele Palästinenser unter israelischer Oberhoheit leben, mehr schlecht als recht, aber immerhin leben, dann bedeutet das, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt es zu einer Situation kommen könnte, wo Juden zur Minorität im eigenen Land werden. Das wäre sozusagen für den Zionismus sozusagen ein Knockout. Eines der Grundvoraussetzungen des Zionismus war immer, Juden müssen Minorität im eigenen Land sein. Nun verharrt und beharrt aber Netanyahu darauf, dass er die Zwei-Staaten-Lösung nicht haben will. Und dann hat er die eine Möglichkeit in Aussicht, dass es zu einer binationalen Struktur kommt. Wenn die Minorität weiterhin dann die Majorität beherrscht, dann haben wir es mit einem knallharten Apartheid zu tun. Und wenn es aber nicht zum Apartheid-System kommt, dann kommt es zu einem binationalen Staat oder binationalen Struktur. Und dann ist der Zionismus sozusagen von selbst aufgehoben. Das ist also die Tendenz im Moment. Das erkannt übrigens haben seinerzeit Yitzhak Rabin, deshalb wollte er den Oslo-Prozess eingehen. Es hat sogar Ariel Sharon entdeckt. Das war der Grund, warum er sich aus dem Gazastreifen rausgezogen hat. In diesen Kategorien redete auch Ehud Olmert und Tzipi Livni und sogar Ehud Baraks. Das ist eine extra Nummer. Aber insgesamt, haben das Shimon Peres, die haben das alle erkannt. Wenn Israel jetzt nicht eine Friedenslösung im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung findet, geht der Zionismus objektiv zu Ende. Es ist vollkommen klar, dass das Kontingent an Juden, das nach Israel kommen können, mehr oder weniger ausgereizt ist. 50% der jüdischen Bevölkerung auf der Welt lebt außerhalb Israel, 50% lebt in Israel. Es ist also nur eine Frage der Zeit, ob man sich so einrichtet, dass Juden zur Minorität im eigenen Land werden. Und das muss jetzt politisch entschieden werden. Wenn man sich nicht dafür entscheidet, politisch so entscheidet, dann wird der Zionismus sozusagen ohne irgendwie jetzt als eine ideologische Frage, sondern irgendwie aus der Struktur raus zerbröckeln. Der wird an sein Ende kommen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, es wird höchste Zeit, dass dem geschieht. Es gibt eine ganze Menge Zionisten, die sagen, es ist schlecht, dass dem so geschieht, aber die wollen dennoch Netanyahu an der Regierung haben. Also sie wollen den Kuchen aufessen und ihn trotzdem ganz behalten. Heinrich Fink, bitte. Wenn du dich hier freundlicherweise ja, und laut sprechen, bitte. Willy Brandthaus eine sehr interessante Aufstellung über die Situation des Militärs in Israel. Dazu gab es mehrere Begleitveranstaltung, eine mit Militärdienstverweigerern aus Israel, die sehr mich jedenfalls sehr berührt haben, indem sie ihre Situation geschildert haben. Junge Leute, die eben aus pazifistischen Gründen den Militärdienst ablehnen, letztendlich sich damit retten konnten, dass sie das in psychiatrische Behandlung gegangen sind und dadurch also militärunfähig waren. Interessant war, und das ist natürlich ein Stück Zeitgeist, eine andere Begleiterscheinung, wo plötzlich hier sehr bekannte Antideutsche auftraten und in der entsprechenden Diskussion versuchten, die Notwendigkeit des Militärs in Israel zu stabilisieren. Letztendlich also die Materialisierung der Sühne Deutschlands sehr intensiv betont haben und damit sich eigentlich als Gutdeutsche herausgestellt haben. Die Auseinandersetzung war natürlich dann in dem Punkt etwas problematisch, weil sie deutlich erklärt haben, also Israel hat zwar die Notwendigkeit des Holocaust als eine ihrer Grundlagen zu nehmen, aber letztendlich ist ja auch die kritische Untersuchung des Holocaust notwendig. Du hast ja ein wunderbares Buch, Zweierlei Holocaust, geschrieben. Was meinst du zu dieser These? Ja, ich habe noch ein paar andere Fragen, aber die beiden muss ich jetzt mal. Was die Militärdienstverweigerer anbelangt, das ist wirklich also ein beeindruckendes. Es gibt einige solche Gruppen, Breaking the Silence und diejenigen, die und so weiter. Also sie waren Breaking the Silence. Das sind diejenigen, die Militärdienst gemacht haben und dann späterhin dann gesagt haben, wir wollen darüber berichten. Aber es gibt auch diejenigen, die auch Militärdienst von vornherein verweigert haben. Und die haben nicht sehr viele Mittel. Eines der Mittel ist sozusagen, sich ins Abseits zu stellen, indem sie sagen, wir sind psychisch dazu nicht fähig. Die kriegen dann einen Paragraphen, der kann für ihr späteres Berufsleben dann sehr sich negativ sich auswirken. Das sind wirklich also mutige Leute. Das gilt aber für das Gros der Israelis nicht. Also das sind wirklich also Randerscheinungen. Emanzipativ würde ich auf die nicht setzen, als diejenigen, die die Struktur verändern können. Nur diejenigen, die ein Zeichen setzen im Sinne von, die können so nicht weitermachen und die auch wirklich mutig sind, weil sie auch die eigene Konsequenz bzw. den Preis dafür bereit sind zu bezahlen. Ich hatte so sehr gehofft, dass wir heute Abend die Antideutschen aussparen können. Also weder von dir noch von dir habe ich insistiert, sie nicht mehr auszusparen. Jedenfalls, der neue Zeitgeist ist im Grunde ein antideutscher Zeitgeist. Ich weiß, das ist ja in diesem Buch ja festgelegt. Diese Kriegshetzerei, die diese Leute betreiben und dieser Bellizismus, den sie betreiben und dabei auch wirklich also ein fast schon fetischistisches Geilheitsverhältnis zum israelischen Militär. Also es gibt ja einige Foren von denen, wo die Merkava, also die israelische Panzer als Emblem für diesen Blocks herangezogen wird und so weiter, hat für mich natürlich also auch tiefere psychologische Bedeutungen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt aussprechen will, das wird ja gefilmt alles hier. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kriege, die Deutschland sozusagen offiziell nicht mehr zu führen hat, die werden sozusagen auf, also was man sozusagen an den Juden nicht mehr austoben darf, will man, dass die Juden an den anderen austoben und so weiter. Also, ja, und ich glaube, dass in dieser Hinsicht die Antideutschen sich gar nicht irgendwie klar machen, was sie mit diesem Bellizismus nicht nur an sich selber ausrichten, sondern auch für die israelische Gesellschaft. Denn ich meine, das Letzte, was wir brauchen, ist noch irgendwie den israelischen Militarismus zu stabilisieren. Der ist ohnehin schon so effektiv, dass man meint, jedes Problem im Nahen Osten, ob es nun die Palästinenser sind oder Ahmadinejad und so weiter, militärisch lösen zu sollen. Ich möchte übrigens, dass wenn Israel den Iran angreift, die gesamte Antideutschen nach Tel Aviv kommen. Dort möchte ich sie sehen. Und wenn dann die ersten, wenn dann die ersten Langstreckenraketen Tel Aviv gelandet sind, nicht von Anne Larmoyans aus Berlin oder aus Hamburg hören, sondern ich möchte sie dann in Tel Aviv erleben. Und wenn sie dann irgendwie den Kopf abgehauen bekommen haben, ob sie dann noch immer noch so sehr bellizistisch sind. Die Holocaust als Grundlage darüber, wie du sehr richtig sagtest, habe ich schon mehreres veröffentlicht. Es ist ja das Problem, dass in dem Moment, wo der Holocaust als Grundlage genommen wird, man aufhört, Realpolitik in einem irgend realen Sinne zu betreiben. Das gilt sowohl für die israelische politische Führerschaft, einem Netanyahu und einem Shimon Peres und so weiter, die immer wieder den Holocaust in den UN irgendwie heranziehen, aber ihn instrumentalisieren. Israel, die stärkste militärische Macht im Nahen Osten, wird da so Opfer im Andenken an die Holocaust-Opfer herangezogen. Das ist einfach nicht zu ertragen. Das ist einfach nicht zu tragen und nicht zu ertragen. Und wenn dann irgendwelche Deutsche, Antideutsche, ist mir vollkommen egal, wie sie sich benennen, meinen dann, den Holocaust stark machen zu sollen, ohne aber die israelische Realität, ob nun in dem Sinne, dass Israel sich selber den Abgrund oder irgendwie auf militärische Abenteuer einlässt, die halb Tel Aviv verwüsten könnten oder die israelische Großstädte verwüsten könnte und so weiter, dann sind das Leute, die etwas mit ihren Befindlichkeiten was zu tun haben, die mit ihrem Deutschsein was abarbeiten, aber gar nichts irgendwie mit unserer Realität zu tun haben. Und die Tatsache, dass das, du sagst ja, sie sind ja überall, dass das die großen Fürsprecher sind für das, was in Israel betrieben werden soll, ist für mich also erschütternd. Ich meine, es gab ja eine Zeit, wo man Israel gegenüber kritisch sein sollte und sich immer angucken musste, woher entstammt diese Kritik. Aber diese Überidentifikation mit Israel heute ist für meine Begriffe pathologisch. Das ist also wirklich Leute, die nicht mehr fähig sind, die Realität dieses Landes sowohl in seiner Alltagskultur als auch in seiner politischen Struktur als auch in den Gefahren, in die es sich selber begibt, in irgendeiner Weise heute noch zu beurteilen. Das sind Leute, die Israel, die Judentum, die Juden und Zionismus zum Fetischcharakter haben werden lassen. Und wie es mit dem Fetischcharakter aussieht, wissen wir seit Marx, das ist nichts Gutes. Ja, bitte, Sie hatten sich... Ja, nein, die Damen sehen. Fink hat das jetzt schon ein bisschen eingebracht, diese Frage, das möchte ich aber nochmal pointieren, und zwar auf die Bewegung, das Schweigen brechen. Das ist ja noch ein bisschen mehr als, oder anders, und von daher denke ich auch, kann es lauter werden, als die Wehrdienstverweigerer. Und meine Frage, hat diese mutige, sagen wir mal, Initiative von vielen jungen ehemaligen Soldaten eine Wirkung in der Öffentlichkeit? Die Frage ist sehr, sehr wichtig, also das gleich angeschlossen. Das ist das ganze Problem, dass wenn wir die Leute irgendwie Willy Brandt auskriegen und meinen, ah, hier in Israel bewegt sich, was ich gesagt habe, der alte Kommunist, die jede kleinste Bewegung irgendwie schon als die Weltrevolution interpretiert und so weiter. Diese Leute sind die meistgehasstesten Leute in Israel. Das sind Leute, die als Außenstehende, als Verräter, als sich selbst hassende Juden dargestellt werden, die für die allermeisten Israelis gelten als diejenigen, die überhaupt nicht einzuschätzen, zu verstehen, mit welchen Gefahren wir uns auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also das ist ja nicht meine Meinung, aber das ist die Meinung der allermeisten Israelis. Und deshalb muss man auch immer sehen, ja, wir müssen uns an irgendetwas halten. Deshalb diese Anarchisten gegen die Mauer oder Breaking the Wall oder die Wehrdienstvergleiche oder Ta'ayush und so weiter. Es gibt ja diese kleinen Gruppen und so weiter, die wir auch alle unterstützen, manchmal mit Geld, manchmal mit Reden, manchmal mit Artikeln und so weiter und so fort. Aber das sind ja keine Leute, die wirklich die Tagespolitik in Israel bestimmen. Das muss man sich vor Augen halten. Ich sage das jetzt nicht, um Sie zu entmutigen, nicht Sie, sondern diese Leute zu entmutigen, sondern nur, um klar und real klarzustellen. Die Proportionen sind so, dass diese Leute, so bewundernswürdig sie sind, sie zugleich auch randständig sind in der israelischen politischen Landschaft. Das muss man immer wieder verstehen. Und wenn man das verstanden hat, kann man weiterhin dann genau wissen, zu welcher Demonstration man nächstes Mal wieder hingeht, welchen Artikel man schreibt und so weiter, also ohne aber übertriebene Illusion. Ja, bitte. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie wird der arabische Frühling in Israel wahrgenommen, zwar offiziell und dann hinter den Kulissen? Also wird das etwas Positives gesehen oder schwierig, weil es ja unberechenbar? Und die zweite Frage ist, was Wie sieht das aus? Was glauben Sie, wer benutzt wen eigentlich mehr? Die Vereinigten Staaten Israel für amerikanische Interessen oder Israel die Vereinigten Staaten für israelische Interessen? Ich beginne mit der zweiten Frage. Da gibt es einen Artikel, die Maus und der Elefant. Sie wissen ja, also beziehungsweise es gibt sogar die verschiedene Versionen. Also der Elefant sitzt auf dem Rücken oder auf dem Kopf des Elefanten und der trabt und macht Riesenstaub und die Maus sagt, wie viel Staub wie wir zusammen machen. Ja. Israel kann sich nicht anmaßen, wirklich die amerikanische Politik zu beeinflussen, wenn es ans Eingemachte geht. Und solange es noch irgendwie hin und her schlendert und so weiter, dann gibt es die jüdische Lobby und es gibt Netanyahu, der mit Romney gut kann und so weiter und so fort. Aber wenn es an die geopolitischen Interessen Amerikas geht, würde Amerika keine Sekunden lang es zögern, Israel wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, wenn Israel nicht sputet, und zwar ganz schnell sputet. Das haben wir übrigens in der Vergangenheit. Warum sind Sie so glücklich darüber? Ich rede darüber, ich analysiere im Moment. Es sieht hier aber keiner. Sie sehen eine ganze Menge nicht. Das ist nicht das Erste, hätten Sie schon den ganzen Abend klatschen müssen. Was ich sagen wollte, ist, dass wir immer die Größenverhältnisse verstehen müssen. Israel könnte ohne amerikanische Unterstützung keine Woche lang bestehen, wenn die Amerikaner die Hähne, an Ressourcen, Finanzen und so weiter oder Waffenlieferungen und so weiter zumachen würden. Es gab ja einmal eine solche Sache, wo die Golda Meir bestellt wurde nach Amerika und innerhalb von einer Woche hat sie sich dann gewendet und so weiter. Solange es die amerikanischen Interessen nicht wirklich belangt, das heißt also, wenn ihre Interessen am Golf, also ihre Ressourceninteressen, ihre hegemonialen Interessen am Golf, am Hindukusch und so weiter nicht belangt, ist es denen egal, so wie viele Israelis und wie viele Juden und Palästinenser sich gegenseitig abschlachten. Das ist ja keine moralische Angelegenheit für die Amerikaner, sondern eine reine Frage der Strukturen. Von daher würde ich sagen, wer hier instrumentalisiert, mag in der Kleinformat sein, als würde irgendwie der Netanyahu sich geleistet haben, jetzt irgendwie sich in den Wahlkampf einzumischen. Aber sollte Obama gewählt werden, ich will Ihnen sogar ein Geheimnis verraten, sollte Mitt Romney gewählt werden, Obama wie Mitt Romney werden Netanyahu nur so lange irgendwie seinen Quatsch von sich geben lassen, wie es die amerikanischen Interessen nicht tangiert. Sollte sie tangieren, wird Mitt Romney wie Obama dafür sorgen, dass Netanyahu so klein wird. Ein anderes Problem ist, ob es mittlerweile eine Unterstützung von Netanyahu gibt von, jetzt heißt es nicht von Amerika, sondern von einem amerikanischen Magnaten, der ihm eine Umsonstzeitung sozusagen geschaffen hat, die ihn mehr oder weniger ein Sprachrohr. Sheldon Adelson heißt der Mann, der auch übrigens alle Republikaner, die rechtsgerichteten Republikaner in Amerika unterstützt. Auch da, meine ich, ist genau die Grenze an der Stelle gesetzt, wo es an die amerikanischen Interessen ging. Also daran habe ich immer geglaubt, dass, wissen Sie, dafür bin ich zu sehr Marxist, dass also ich wirklich glauben könnte, dass das irgendwie nur eine reine Frage der diplomatischen Verwertbarkeit gibt. Arabischer Frühling. Solange das noch irgendwie so lief, wie man sich irgendwie einen solchen Frühling vorstellt, hat man gesagt, okay, das belangt uns nicht, sollen die machen, was sie darüber machen, muss man abwarten. In dem Moment, wo sie aber mit einmal entdeckten, der arabische Frühling hat da seine eigene Logik. Die eigene Logik bedeutet beispielsweise, dass man zwar weiß, was man abschaffen will, aber man weiß nie, was man reinkriegt. Also beispielsweise können Fundamentalisten jetzt irgendwie oder den Muslim Brothers oder sowas irgendwie reinkommen. In dem Moment hat sich die Sache dahingehend gewandelt, dass die Israelis sich darin bestätigt fühlen, dass sie immer zu Recht gesagt haben, wir wollen irgendwie mit diesen Staaten, wir haben diesen Staaten nichts am Hut. Prekär wird es jetzt mit Ägypten. Da gibt es ja einen Frieden, einen offiziellen Frieden, einen zwar kalten Frieden, aber immerhin einen Frieden. Die große Frage, die sich jetzt erhebt, was wird sich da entwickeln? Sollte es irgendwie in Jordanien erodieren, dann wird es zu israelischer Frage. Solange das noch in Syrien sich so abspielt, wie es sich abspielt, sagen die Israelis, geht uns nichts an. Sollte es aber dazu kommen, dass dadurch Syrien potenziell irgendwie eine Bedrohung für Israel darstellen können, wird man daraus auch irgendwie militärisches wie politisches Kapital zu schlagen können. Im Großen und Ganzen, unter dem Strich gesprochen, meinen die Israelis, das geht uns nichts an. Die nennen das auch nicht arabischen Frühling, also die sehen auch gar nicht die Potenziale, die man daraus ziehen könnte und so weiter. In dem Moment, wo es bedrohlich wird für Israel, wie beispielsweise im Sinai jetzt mit Ägypten, oder wenn sich der Fundamentalismus auch in Jordanien regen sollte, oder wenn es dazu ausgehen sollte, dass Assad, der immerhin keinen Krieg mit Israel geführt hat in den letzten 2-3 Jahrzehnten, also Syrien, wenn sich das ändern sollte, wie in einen regionalen Krieg eingezogen werden, auch jetzt noch von Iran ausgehend, in dem Moment wird Israel sehr wohl dann sagen, der arabische Frühling ist sozusagen eine Sache, die uns belangt, und dann muss man sehen, in welche Richtung das geht. So, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich denke, wir haben noch eine letzte Frage und dann kommen wir zum Schluss. Bitte. Zwei Fragen. Zum einen zum israelischen Recht. Wenn Sie da noch kurz ein bisschen aufstellen, dann können wir erklären, wie gut Israel weiterhin. Entschuldigung, wenn Sie sich kurz erheben könnten, das kommt aber hier vorne nicht gut. Ja, ja. Also zum Likud, was haben Sie für eine Ideologie, was hat dann Netanyahu, was macht er mit Politik? Dann zum Liebermann. Und dann zu diesen ultraorthodoxen, nationalreligiösen und so weiter. Also was gibt es da für Gemeinsamkeiten und was haben die für Konflikte? Die erste Frage und die zweite Frage wäre zur Kriegsgefahr. Also wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es zum Angriff kommen wird auf den Iran? Die zweite Frage ist eine Frage, die man an mich so stellen kann wie an Sie. Das heißt, wir können die gleichermaßen gut beantworten. Wir wissen nicht. Das heißt, wir wissen im Moment noch nicht. Es gab in Israel Befürchtungen schon in diesem Jahr, dass es noch in dem Zeitfenster, wie es hieß, zwischen Juni und September zum Angriff kommen wird. Und dann hat sich herausgestellt, dass es nicht dazu kommen wird. Die Gefahr besteht noch nächstes Jahr. Es ist interessant, dass eine ganze Menge Militärs sich geäußert haben, eine ganze Menge Leute vom Geheimdienst sich geäußert haben, dass es nicht zu machen ist und dass es ohnehin nicht zu machen ist, ohne amerikanische Absegnung, Unterstützung und so weiter. Aber mittlerweile scheinen, vor einigen Wochen hätte ich noch gesagt, Barack und Netanyahu so geil drauf zu sein, diesen Angriff zu starten, dass man davon ausgegangen ist, es wird dazu kommen. Mittlerweile haben sich auch Barack und Netanyahu, weil jetzt Wahlen angesagt sind, ein bisschen zerstritten. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich kann nur eine Sache sagen. Sollte es dazu kommen, also sollte es zum regionalen Krieg zwischen Iran und Israel kommen, dann Gnade beiden Ländern Gott. Also hier das ist ein Moment, wo man Gott heranziehen kann. Denn es ist klar, dass Israel heute fähig ist, Teile von Teheran und von Iran in Schutt und Asche zu legen. Aber was wir heute mittlerweile auch wissen, dass die andere Seite auch israelische Großstädte und große Teile des Landes in Schutt und Asche gelegen ist. Wenn man sich auf dieses Abenteuer einlassen wird, wird das eine Katastrophe sein. Also denken Sie daran, dass ich das gesagt habe. Hier, wenn es nächstes Jahr dazu kommt, dann, ob es dann ein fünftes Mal gibt, dass Sie zur Ladengalerie kommen, das wird dann abzuwarten sein. Er wird Gott versorgen. Die andere Frage, die israelische Rechte. Es gibt die Likud-Partei, die ursprünglich die Groß-Israel-Ideologie vertrat. Das heißt also beide Ufern, also Transjordanien und das diesseitige Jordanien, beides gehört denen. Davon ist man abgekommen, aber dafür wird das Westjordanland noch immer als israelisches Land betrachtet. Die Siedlerbewegung ist sehr stark von diesen Leuten gefördert worden. Netanyahu ist auch dahingehend ein Rechter, dass er wirklich ein Neoliberaler ist, also ein Kapitalist ersten Ranges, der die Privatisierung in Israel auf den Höhepunkt gebracht haben, wirklich auch dazu gebracht hat, dass die Magnaten und die Tycoons mittlerweile die israelische Wirtschaft beherrschen, also im Einvernehmen mit ihm, hat den Mittelstand sehr stark geschwächt, hat die unteren Schichten ganz absacken lassen. Er ist ein Rechter, sowohl im ökonomischen, sozialen Sinne als auch im außenpolitischen Sinne. Israel Beteno ist ursprünglich eine Russenpartei, eine, die aber auch wirklich mit Lieberman, also einige der schlimmsten Gesetzesvorlagen im israelischen Parlament, also in der israelischen Legislative, die eingereicht wurden, kam ja von Israel Beteno. Im Sinne von, er war auch der Meinung, dass auch die israelischen Araber freiwillig zwar, aber sich aus Israel rausziehen sollten. Es sollte also irgendwie zu einem araberreinen Land kommen und andere Gesetzesvorlagen und so weiter. Da ist wirklich also ein Rechtsradikalismus, der sich vor allem in der praktischen Parlamentsarbeit sehr stark auswirkt. Allerdings im Gegensatz zu Netanyahu ist Lieberman auch ein Opportunist. Das heißt also, er kann einen Tag so und am anderen Tag so und man muss immer abwarten, wie es ist. Zuletzt hat er sich geäußert, dass er bei den nächsten Wahlen wieder mit Netanyahu und den religiösen Parteien koalieren will. Ich würde das abwarten. Sollte es irgendwie zu einer neuen Koalition kommen, dann muss man sehen. Er ist wirklich ein Opportunist, aber einer, der wirklich viel Faschismus in die israelische Politik eingebracht hat. Die Ultraorthodoxen sind so, wie sie heißen, ultraorthodox. Sie könnten eigentlich friedensausgerichtet sein. Die Schass-Partei war ursprünglich ein friedensorientiert. Mit Eli Ishai ist sie aber jetzt rechtsorientiert und von daher klebt sie eigentlich vor allem an den Regierungssitzen bzw. An den Stellen, die ihnen die Ressourcen auch vermitteln. Das ist der Grund, warum sie, das ist gar nicht so sehr eine ideologische Sache, denn das ist eine orthodoxe Partei, eine religiöse Partei. Sie hat allerdings sehr starken Einfluss auf eine sehr große Klientel, die orientalische Juden. Das ist eine orientalische ultraorthodoxe Partei und das sind potenzielle Wähler, die auch wo ganz anders wählen könnten, aber seit ungefähr 10 Jahren sind das rechtsgerichtete Wähler und von daher meine ich auch, dass wenn die ihre Mandate wieder kriegen, wie keine andere Koalition kriegen, als was wir im Moment kriegen. Dann gibt es noch einige randständigere Ultrarechte, das sind aus der Siedlerbewegung und so weiter, die würde ich mehr oder weniger zum rechten Flügel der Likud-Partei zurechnen. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wir sind ja hier zusammengekommen zu einer Buchpremiere. Der erste Band ist erschienen. Kannst du vielleicht noch mal sagen, welche Bände folgen werden und welche Themenschwerpunkte? Also dieser Band hat ja hier Aufsätze und Gespräche über Juden, Deutsche, den Nahostkonflikt und Antisemitismus als Schwerpunkt. Also der zweite Band, das ist schon mehr oder weniger beschlossene Sache, der ist auch schon, glaube ich, im Internet angekündigt. Hinter meinem Rücken ist es schon im Internet angekündigt. Zur Aktualität der kritischen Theorie. Also es ist viel Frankfurter Schule, viel Marxismus, also Kulturbegriff bei Marx und so weiter. Da ist mehr Theorie und weniger Alltagspolitik und so weiter. Auch Ideologiekritik. Und der dritte Band wird, wenn es nach mir geht, das muss man noch mit dem Leica Verlag abstimmen, mehr mit ästhetischer Theorie, mehr mit Kultursoziologie, mit Kunsttheorie und so weiter einhergehen. Mal sehen, ob die auch sowas rausbringen. Ja, das wollen wir sehr hoffen. Den ersten Band jedenfalls kann man hier käuflich erstehen. Mit ein bisschen Glück, ich weiß nicht, bist du bereit, vielleicht ein paar Signaturen noch? Ja, jetzt, ja? Da ich ohnehin schon da bin. Das ist also jetzt die Gelegenheit. Moshe Zuckermann, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ich habe vergessen zu sagen, es ist, glaube ich, der einzige Vorteil, du bist nur wegen dieses Abends aus Tel Aviv eingeflogen. Das ist nicht großartig, es hat sich sehr gelohnt. Danke. Ja. Danke. Dankeschön. Euch auch ganz. Danke, danke sehr. Euch auch ganz herzlichen Dank fürs Kommen und vielleicht noch eine kleine Ansage sozusagen in eigener Sache. Ihr habt ja vielleicht gehört oder Sie, dass die junge Welt ein bisschen in ökonomischer Bedrängnis ist. Also der oder diejenige, der ein Abo schalten möchte, kann ein Glas fallen lassen oder ein Abo abschalten, schalten vorne. Es gibt auch Probeabos, 3 Wochen, einfach mal zum Kennenlernen, ganz unverbindlich als Angebot. Seid ihr herzlich eingeladen. Okay, dann guten Nachhauseweg und danke fürs Kommen nochmal.